Die Serie bediente sich der bekannten Muster der Identifikationsdramaturgie in einer vertrauten filmischen Formsprache und sie zeigte den Gang in die Gaskammer. Damit erreichte Holocaust, dass die Juden endlich zu Menschen wurden, über deren Schicksal die deutschen Zuschauer mit großer historischer Verspätung weinten. Im Vorfeld gab es gleichwohl genau deshalb viel Kritik. Der Spiegel urteilte, Holocaust vertreibt Geschichte im Format eines Familienalbums, der Völkermord schrumpft auf Bonanza-Maße. Die österreichische Zeitung Presse bezeichnete die Serie als Kommerzware, die auf Gruseln und Schuldgefühl spekuliert, einen nach Hollywood-Manier abgedrehten Horrorschinken. In einem hatten die Kritiker recht. Die fiktive Geschichte der von den Nazis vertriebenen jüdischen Familie Weiß war eine waschechte Seifenoper mit allen dramaturgischen Mitteln des Genres. Schon in der ersten Szene, der Hochzeit zwischen den Familien Helms und Weiß, die später als Rassenschande gelten wird, treten die Konflikte der Zeit zwischen deutschen Juden, Nazis, ihren Gegnern, den unpolitischen Naiven und den alten Militärs in Person einzelner Protagonistinnen auf. Im Verlauf der Geschichte erleiden die jüdischen Figuren die schlimmsten Schicksale, werden schikaniert, deportiert, gefoltert, vergewaltigt, ermordet. Wie in der Realität entkam kaum jemand. Der Verantwortliche für die deutsche Fassung, Günter Rohrbach, kürzte zudem das amerikanische Ende um 8 Minuten. Statt eines hoffnungsvollen Schlusses mit Rudi Weiß, der die Staatsgründung Israels erlebt, endet die deutsche Fassung mit dem uneinsichtigen Täter Erik Dorf, der sich, von den Alliierten des Massenmords angeklagt, mit Gift das Leben nimmt und von einer Kollektivschuld spricht. Das US-Ende war mir zu weich, so Rohrbach. Die deutschen Zuschauer sollten sich nicht aus ihrer Verantwortung stehlen, weil zum Schluss auf dem Bildschirm Frieden herrscht. Sie sollten den Schluss bekommen, den sie verdienen.